in der Slowakei. Alles klappt irgendwie. Ne? Heute haben wir den Kurs geändert, den ich eine Woche Meditationskurs. Und dann können wir wieder was Neues anfangen. Und heute reden wir, wann treffen wir uns bei mir? Am 27. Mai. Heute ist 12., ne? Am 27., ne? Okay. So, dann am besten reden wir in Bezug zu dem Kurs, was wir dort lernen und wie wir lernen, in dem die meisten von uns haben Interesse an die nicht-dualistische Verständnis von der Meditation. So, erkläre ich ein bisschen diese Meditation, Atmenmeditation, wie ich erklärt habe, ist der Tradition nach eigentlich ideale Meditation, um in diese Praxis von Achtsamkeit einzugehen. Und die Praxis von Achtsamkeit ist sozusagen die Grundlage für alle buddhistischen Praktiken, ohne Ausnahmen. Jetzt diese Praxis von Achtsamkeit in der Theravada-Tradition ist einfach basiert auf analytische Weisheit. Ich rede ein bisschen erst über die Theravada-Tradition, in der ich ausgebildet bin. Diese Tradition, wie wir wissen, ist basiert Weisheit. Wir lernen Buddhismus, damit wir Weisheit erreichen. Wir haben Dukkha. Das ist ein Zustand von, es wird übersetzt als Leiden, aber es ist eigentlich nicht Leiden. Es ist ein Zustand, das nicht uns keine dauernde Glückseligkeit bringt. Das ist Dukkha. In Dukkha, wir können nicht dauernde Glückseligkeit erleben. Ist unmöglich. Und wir haben Dukkha, indem wir keine Weisheit haben, unsere Erfahrung in der Welt, das heißt in dem Körper und in dem Geist, das mit dem Körper verbunden ist. Wir haben keine Weisheit, diese Erfahrung wahrheitsgemäß zu verstehen. So, nach der buddhistischen Lehre, dass wir sollten wissen, wir sind in der Zustand von ohne dauernde Glückseligkeit, indem wir an Unwissen, Unwissenheit heißt in Sanskrit Vidya, Pali Avidya, Avidya, Vidya heißt Wissenschaft. Wir haben keine Wissenschaft, innere Wissenschaft. Wir haben äußere Wissenschaft heutzutage. Wir haben so entwickelte äußere Wissenschaft, dass wir fast sind schon fähig, das Leben mit unserer Technik zu entstehen lassen. Aber wir sind ziemlich was betrifft innere Wissenschaft, die Innerwissenschaft haben wir nicht. Und das ist die innere Wissenschaft, die uns zu dauernder Glückseligkeit bringen kann. Keine andere Wissenschaft kann es tun. Das wissen wir alle. Und indem wir nicht innere Wissenschaft haben, wir sind an wir können nicht dauernde Glückseligkeit erreichen. So sind wir im Zustand von Dukkha. Dukkha kann man interpretieren als wir leben unter einem schlechten Himmel. Ka heißt Himmel in Sanskrit, Du heißt schlecht. Aber es gibt auch andere etymologische Interpretationen. Wir brauchen uns nicht damit zu beschäftigen. Lassen wir das denn Linguisten. Auf jeden Fall, wir sind im Zustand von Dukkha, die uns an diesen Zustand von ohne dauernde Glückseligkeit bindet, weil wir haben keine innere Wissenschaft, verstehen wahrheitsgemäß unsere Erfahrung und deswegen leiden wir. Deswegen, wie wir wissen sollten, diese bedingte Entstehung, was alle buddhistischen Traditionen sind darüber einig, was der Buddha unter dem Baum von Erleuchtung erfahren hat, ist basiert auf sein Verständnis von bedingten Entstehung. Und nach der Geschichte von Vinaya, das eigentlich auch basiert, dass der tibetanische Buddhismus und Mahayana und zu großen Teilen auch Theravada-Lehre ist basiert darauf, was der Buddha unter dem Baum von Bodhi erlebt hat, ist, dass wir Wesen. Oh. Was ist passiert? Also für uns hat sich nichts verändert. Aber können Sie mich sehen? Ja. Ah, jetzt ja. Es kam etwas, weil ich nicht mit dem Computer vertraut bin. Dann immer kommt etwas, ich weiß nicht was. Und das ist für mich natürlich ein Objekt von Verzweiflung, weil nun Monika ist nicht da anwesend und sie hat mir immer geholfen. Ohne Monika bin ich verloren in der Welt, in Samsara. So, diese bedingte Entstehung fängt an mit Unwissen. Und Unwissen heißt, wir haben keine Wissenschaft, innere Wissenschaft. Und indem wir keine innere Fähigkeit zu unserer Erfahrung hier in diesem Körper und Geist, das an dem Körper gebunden ist, wahrzunehmen, wahrheitsgemäß. Wir sind immer irgendwie unzufrieden, immer suchen wir etwas, immer denken wir etwas, was zu tun ist und was nicht zu tun ist, was zu lernen ist und was wir brauchen, was wir nicht brauchen. Und das ist unser Zustand in dieser Welt. Und wir sind privilegiert, indem wir diesen menschlichen Körper haben, dass uns bessere Fähigkeit gibt zu den Einblick, das mit Weisheit verbunden ist, was eigentlich ist wahrer Inhalt von unserer Erfahrung mit dem Körper, mit dem Geist, das an dem Körper gebunden ist. Und deswegen bedingte Entstehung fängt an mit Mangel an Weisheit oder Unwissenheit, Ignoranz. Indem wir Ignoranz haben, wir immer schaffen etwas. Was wir schaffen, heißt Samskaras. Samskaras bedeutet, dass wir die Sachen immer mit diesem Gehirn zusammen versuchen zu konstruieren. Und dadurch, wir sind einfach wir irgendwie sind entfremdet von sich selbst. Deswegen, wir wollen immer etwas konstruieren, immer etwas zusammensetzen. Das heißt Samskaras. Und diese Samskaras dann beherrschen unseren unterscheidenden Geist. Und verlassen wir uns darauf. Und indem wir uns darauf verlassen, dann wir verstehen nicht unsere Empfindungen. Vedana, Vedana, sehr wichtig, das ist in der Mitte von bedingten Entstehen. Indem wir an unsere Konstruktionen anhaften und immer wollen die Sachen zusammensetzen mit unserem unterscheidenden Geist, das nicht auf Wahrheit, sondern auf unsere Vorstellungen basiert ist. So, unsere Empfindungen tauschen uns und wir haften auf die Empfindungen und so wir fortsetzen in diesem Zyklus von Dukkha, von Unzufriedenheit, von Mangel an Glückseligkeit, Mangel an Verständnis eigentlich, an Weisheit. So, durch Unweisheit, wir sind unzufrieden. Dann konstruieren wir immer neue Sachen. Dann wir können uns nur befreien durch Weisheit. Es gibt keinen anderen Weg zur Befreiung außer der Weisheit. Und Weisheit gibt es Weisheit von Hören, Weisheit von Nachdenken über das, was wir gehört haben. Und dann Weisheit durch Meditation, durch Samadhi, in der wir dann die Wahrheit erfahren können, nicht ohne Konstruktionen, aber unmittelbar mit dem Einsicht. Dass sozusagen dann die Konstruktionen nicht mehr an die Konstruktionen gebunden ist, sondern ist dann sozusagen direkt verbunden mit befreiende Weisheit. Diese befreiende Weisheit heißt Bodhi. Und Bodhi heißt eigentlich, wir werden wach. Wir werden wach, was wahre Inhalt von unserer Erfahrung, dass wir hier in Samsara machen, mit diesem Körper und Geist, das an Körper gebunden ist. Aber diese Einsicht ist nur möglich, wenn wir Samadhi haben. Dann Samadhi gehört schon zu Weisheit. Dann Samadhi, das uns zu direkter Einsicht bringt, ist Samadhi, das bringt Shamatha. Shamatha wörtlich bedeutet Beruhigung. Wir haben gelernt, die Stufen von Beruhigung. Aber diese Beruhigung bringt uns nur zu Einsicht und zu Erfahrung der zu Einsicht über Wahrheit von unserer Erfahrung in der Welt, von wahren Einblick von der Inhalt von unserer Erfahrung wahrheitsgemäß, was in Buddhismus heißt, Einblick von Selbstlosigkeit. Wenn wir Theravada studieren, diese Selbstlosigkeit wird betont, Selbstlosigkeit von Personen. Wenn wir jetzt Mahayana und Tantrayana, was auch eigentlich nur Mahayana ist, nur die Mittel sind von Praxis sind anderes, sonst ist Tantrayana ist auch Mahayana, dieselbe Philosophie. In Mahayana wird betont, nicht so Selbstlosigkeit von Persönlichkeit, sondern Selbstlosigkeit von allen Phänomenen von unserer Erfahrung. Diese Phänomene von unserer Erfahrung heißen dann Dharma. Aber meistens Dharma hier bedeutet die wahre Phänomene. Meistens wir, was wir erfahren, sind sozusagen Konzepte, so wie ich, du, Haus, Auto, Pflanzen, Wald, die Sachen, die mit denen wir leben, unser tägliches Leben und die dann Objekte von unserer normalen Weisheit sind und mit denen wir leben, wir versuchen in Harmonie zu leben. In der buddhistischen Lehre, wie es interpretiert wird, zum Beispiel in Theravada, diese Objekte, mit denen wir leben, die Personen und die Sachen, die wir erleben, das, was wir essen, unser Haus und so weiter, das sind eigentlich nur Konzepte. Und damit wir Samadhi, das heißt Shamatha, hier in der Theravada-Tradition, diese Samadhi heißt die acht Samapatis, das heißt erste, zweite, dritte, vierte Dhyana mit einem Objekt mit Form und erste, zweite, dritte, vierte Dhyana mit Objekt ohne Form. So lernt man in Theravada, so habe ich auch gelernt. Das sind die Grundlagen für Shamatha. Wenn man diese Grundlage von Shamatha hat, dann kann man es benutzen, um wahrheitsgemäß die wahren Objekte von unserer Erfahrung, die wir lernen, auch im tibetanischen Buddhismus, chinesischen Buddhismus, Theravada, dass die heißen Objekte der Weisheit. Objekte der Weisheit sind dann nicht hier Dhammadipa oder Thomas Gutmann und Carmen. Ich habe vergessen, die Namen, Nachnamen. Es spielt schon keine Rolle. Auf jeden Fall, das sind nicht die Objekte von Weisheit. Die Objekte von Weisheit, das sind die fünf Aggregate, das sind diese sechs innere Grundlagen von Wahrnehmung, äußere Grundlagen von Wahrnehmung, so wie Farben, Töne bis zu mentale Objekte, ne? Und auch die Elemente, wenn es Auge gibt und Farbe, dann kommt dazu noch visuelle Wahrnehmung, visuelle Bewusstsein, dann visuelle Bewusstsein, Farbe, und Auge. Das sind die Elemente, 18 Elemente mit Geist und Geistobjekte und Geistorgan, die eigentlich die Objekte der Weisheit sind, die wir mit Weisheit erfahren sollen, damit wir durch Samadhi direkte Einblick bekommen über unseren wahren Zustand in Samsara, in dem Körper und in dem Geist, in dem wir leben. Und wenn wir diese Objekte, über diese Objekte meditieren, erst über die eigenen Eigenschaften von diesen Objekten und dann die gemeinsamen Eigenschaften von diesen Objekten, das heißt die Vergänglichkeit, Leiden von Vergänglichkeit, oder Unbequemlichkeit von Vergänglichkeit. Das ist ja die beste Übersetzung von Dukkha. Und dann Ichlosigkeit von dem, was eigentlich unbequem ist. Das ist die Erfahrung von Vergänglichkeit, das wir alle haben, und mit dem wir geboren sind und mit dem wir sterben. Es gibt keinen Ausweg von dieser Erfahrung, außer dass wir etwas erfahren, was nicht in diese Erfahrung eingeschlossen ist. Alles, was wir mit dem Körper und mit dem Geist, das an Körper gebunden ist, ist mit der Erfahrung von Vergänglichkeit verbunden. Das ist gemeinsame Erfahrung. Alle weltlichen Phänomene, die wir durch Geist, das mit dem Körper verbunden ist, dass diese an die sechs innere Grundlagen und auch sechs äußere Grundlagen basiert ist, und sechs Sorten von Bewusstsein. Alle diese Erfahrungen sind im Sinne von Vergänglichkeit. Aber das, was Objekt der Befreiung ist, Nirvana, das ist nicht Objekt von Vergänglichkeit. Wenn es Objekt von Vergänglichkeit wäre, dann wir haben überhaupt keine Hoffnung, uns von diesem diese Unzufriedenheit, was unsere Erfahrung in der Welt ist, wir können überhaupt nicht davon weg. Ist unmöglich. Die einzige Möglichkeit ist, dass wir etwas erfahren, was, obwohl das passiert in diese Erfahrung von Körper und Geist verbunden ist oder damit gemacht wird, aber transzendiert diese Erfahrung. Im Buddhismus, das heißt Nirvana. Wir haben Interesse für Buddhismus und wollen Buddhismus studieren und am besten praktizieren, indem wir für uns Nirvana einen Sinn macht. Wenn Nirvana keinen Sinn macht, dann haben kein Interesse für Buddhismus. Und Nirvana macht Sinn in dem Sinne, dass es Ende von Unwissenheit, Ende von Mangel an Weisheit ist. Dann Nirvana, Erfahrung von Nirvana ist das Gegenteil von Unwissenheit, das ist Weisheit. Und diese Weisheit entwickelt sich durch richtige Hören, durch richtige Nachdenken über das, was wir gehört haben. Heutzutage wir lesen mehr, aber das ist dasselbe. Hören hat den Vorteil, wenn wir lesen, meistens wir oft denken an was anderes. Aber wenn wir hören und es interessiert uns, dann wir konzentrieren uns. Vielleicht jetzt konzentrieren Sie auf das, was ich sage, dann denken Sie nicht an was anderes, dann macht es vielleicht Sinn. Und dann soll ich, damit ich nicht zu technisch rede, soll ich eine Geschichte erzählen, dann interpretiert unsere Nichtwissen. Und diese Geschichte ist von dem Kommentar zu Dhammapada, was vielleicht die wirklich originale Lehre von Buddha ist. Die originale Lehre von Buddha, genauso wie von Jesus, war gar nicht so systematisch, wie es später in der Geschichte interpretiert wurde. Es ist klar, dass die Sutras, die Tantras und die Suttas auch von den Mönchen geschrieben wurden und zusammengesetzt wurden auf der Grundlage, was sie gehört haben und worüber sich Generation nach Generation dann nachgedenkt haben und über was sie meditiert haben. Aber die Schriften, die ersten Schriften wurden niedergeschrieben in so 500 Jahre nach dem Tod von dem historischen Buddha. Dann natürlich ist schwer zu glauben, dass es die ursprüngliche Lehre. Aber linguistisch vielleicht und Struktur und so weiter. Der Buddha und in Indien ein Philosoph heißt ein Dichter. Der Buddha war auch ein großer Dichter, wie die meisten großen Philosophen, also besonders in Indien, die größten Philosophen auch im Hinduismus waren Dichter. Weil wenn man dichtet, man bekommt Einsicht, wenn man Einsicht hat, dann ist man mit Weisheit verbunden. So, deswegen es ist auch sehr wichtig, dass man diese buddhistische Lehre nicht nur so über Logik, sondern das soll eine Lehre, dass sich dann auch zu dem Herz wendet und durch Herz dann verdaut wird. So, ich erzähle ein bisschen Geschichte, es nicht in poetischer Form, aber es ist sehr poetische Geschichte. Der Buddha sitzt unter einem Baum in Venuvana, in Rajgir. Ich habe in der Nähe von Rajgir studiert und bin ich sehr vertraut mit den Orten da. Und in Venuvana, das ist Bambushain, hat der Buddha gelehrt, vier Laien unter einem Baum. Und ein von den Laien hat mit Konzentration und mit Entzückung zugehört, alles, was der Buddha erklärt hat. Ein anderer während der Erklärung hat mit einem Ast gespielt, so wie hier. Und er konnte sich nicht konzentrieren. Dann andere hat mit dem Faust mit der Erde gespielt, und andere mit dem Finger hat immer in sein Finger in Erde so, wie sagt man, gedrückt. Und dann dieser Vortrag ging zu Ende und die vier sind dann nach Hause gegangen. Und der gute Ananda, der immer bei der Seite ist und alles dann, er hat phänomenale Erinnerung an alles, sich erinnert und deswegen alle Reden von Buddha fangen an, so habe ich gehört, sogar die Tantras manchmal. So, der Ananda fragt, lieber Buddha, wie soll jetzt ein dieser, du hast gelehrt, vier Laien, ein hat so konzentriert und sah so unheimlich Adler aus, die andere hat mit Ast gespielt, andere mit Faust gespielt und andere mit dem Finger gespielt. Was soll das bedeuten? Und der Buddha sagt, der eine, der so konzentriert war und so strahlend aussah, der wurde erleuchtet. Der hat realisiert die Wahrheit von Nirvana, die Wahrheit von Selbstlosigkeit, was die Natur von unserer Erfahrung, diese Vergänglichkeit gehört nur den Phänomenen, dass wir mit dem Körper und mit dem Geist, das an den Körper gebunden ist, erfahren. Aber Nirvana ist nicht Vergänglichkeit. Aber Nirvana ist auch Ichlosigkeit. Denn alle Phänomene sind Ichlosigkeit, aber nicht alle Phänomene sind vergänglich. Deswegen Vergänglichkeit macht Sinn. Nur wenn wir glauben, dass es gibt etwas, was nicht vergänglich ist. Egal an welche spirituelle Lehre wir glauben, Vergänglichkeit, diese Welt, in der wir leben und wir Wesen, wir machen Sinn in der Welt. Andere Sinn gibt es nicht in der Welt, außer uns, das den Sinn der Welt geben. Dann, was bedeutet das? Dass diese Vergänglichkeit und Mangel an Zufriedenheit, das wir im Leben erleben, macht nur Sinn, wenn es etwas gibt, was nicht vergänglich ist. Und das in der buddhistischen Lehre heißt Nirvana. Nirvana heißt eigentlich Mangel an Wissenschaft. Entschuldigung. Wie die innere Wissenschaft, innere Weisheit. Das ist Nirvana. Kein Wahn. So, der Buddha, was antwortet er? Der hat strahlend mit Konzentration zugehört, der wurde erleuchtet. Und der andere, der zweite, das immer mit dem Ast gespielt hat, der andere, der war in unzähligen früheren Leben, er war ein Affe. Und er kann nicht diese Gewohnheiten, er kann nicht von diesen Gewohnheiten loswerden. Deswegen, er konnte einfach nicht sich konzentrieren und er hat nicht verstanden, was ich gesagt habe, na, weil er hat solche Gewohnheiten. der mit dem Faust in der Erde immer den Faust in die Erde gedrückt hat, der war in unzähligen früheren Leben, der war ein Schwein. Na, er konnte nicht von diesen Gewohnheiten los, denn er hat einfach konnte nicht, was ich erklärt habe, er konnte sich nicht darüber den Inhalt verstehen. Und dann der Letzte, der war diese, wie heißt das? Erdewurm. Sagt man auf Deutsch auch Erdewurm. Entgegen wollen. Wunderbar, danke schön. Ich habe wenig Gelegenheit, Deutsch zu reden. Ich habe in den 80er Jahren in Deutschland gelebt, nachher nicht praktiziert. Ich freue mich, wenn ich weiterlernen kann. Wie sagt man, Erdewurm? Ein Regenwurm. Regenwurm. Regenwurm. Wunderbar. Dann er hat diese Gewohnheit, dann immer mit dem Finger er spielt mit der Erde. Er kann nicht von dieser Gewohnheit los. Deswegen er konnte nicht sich konzentrieren an das, was ich gesagt habe. Und dann er hat einfach nicht kapiert. Das ist in Ordnung. Indem der eine konnte sich konzentrieren. So wichtig ist die richtige Konzentration. Wenn wir die richtige Konzentration anwenden an die Objekte von Weisheit, dann wir können zu Einsicht kommen. Und in diesem Sinne, wir dann können diesen Zustand von Dukkha transzendieren, indem wir erfahren etwas, was nicht vergänglich ist. Und so, wir brauchen Konzentration. Konzentration ist die Bedingung für Weisheit, aber für die innere Weisheit. Innere Weisheit hat Konzentration als Erfahrung. Und nach der buddhistischen Lehre, wenn wir das, was unsere Erfahrung mit dem Körper und dem Geist, das an Welt gebunden ist, transzendieren, wir brauchen diese Fähigkeit von Konzentration, dass dann diese auf des Geistes basiert ist. Wir haben, wenn wir sich erkennen, in Samadhi eintreten. Und Einspitzigkeit des Geistes bedeutet nicht, dass wir uns bemühen, so mit Stress, dass wir bei einem Objekt bleiben, aber dass wir ohne Mühe bleiben bei dem Objekt, das wir erwählen als Objekt von unserer Aufmerksamkeit. Spontan, dann bleiben wir bei diesem Objekt und wir können gleichzeitig konzentriert sein und ohne Stress locker sein, ohne Anhaftung. Dann diese Fähigkeit von Konzentration und Weisheit können zusammenschmelzen und in diesem Moment dann wir können dieses Objekt, das unsere Erfahrung von Vergänglichkeit transzendiert, unmittelbar auch für sehr kurze Zeit erfahren. Aber wenn wir es erfahren, wir können es nicht vergessen. Ja, genauso wenn wir Dhyana haben, Diese Erfahrung von Diana oder Jana ist so kräftig, dass wir es nicht vergessen können. Ist unmöglich. Wenn wir Einblick haben, auch für sehr kurze Zeit, an die Wahrheit von dem, was unsere Erfahrung mit dem Körper und Geist, mit unserer Erfahrung von Vergänglichkeit transzendiert, wir können es nicht vergessen. Unmöglich. Aber diese Erfahrung muss unmittelbar sein, nicht vermittelt durch Denken. Das heißt nicht, dass Denken nicht wichtig ist. Erst müssen wir richtig hören, dann müssen wir richtig denken. Dann können wir ohne Denken, ohne den unterscheidenden Geist anzuwenden, wir können die Realität wahrheitsgemäß erblicken. Das heißt, unmittelbar diese Wahrheit von Selbstlosigkeit erfahren. Wahrheit von Selbstlosigkeit ist die Wahrheit von Nirvana. Das ist Buddhismus. Egal wie wir das erklären, später in den buddhistischen Schriften spricht man von Ewigkeit, Glückseligkeit und wahren Ich und so weiter. Aber das ist einfach nur eine Interpretation. Genauso wird es erklärt in den Mahayana Sutras. Diese Interpretation ist nur ein Mittel, die Leute, besonders die Brahmanen, die so streng darauf glauben, dass es eine wahre Seele gibt, das gleich ist mit dem Gott oder mit Brahma, um sie zu führen dazu, dass Nirvana ist nicht etwas, was sozusagen mit negativen Erfahrungen von der Welt verbunden ist. Aber wenn man diese Nirvana hat, dann das ist überhaupt nicht keine Negativität. Das ist einfach die Erfahrung von den Sachen, dass wir mit dem Körper und Geist erfahren, nicht im Sinne von Negativität, aber im Sinne von wahren Glückseligkeit, die uns nicht verlässt. Aber auf jeden Fall, was der Buddha unter dem Baum von Bodhi erlebt hat, das kommt so nicht von Tantras oder nicht von Mahayana-Schriften, das kommt von Vinaya sogar, dieser Teil von Tripitaka, von den drei Körben von buddhistischen Schriften, die buddhistische Lehre zusammensetzt. Also Vinaya erklärt Disziplin. Und in Vinaya gibt es viele Geschichten, unter anderem auch Geschichte von der Erleuchtung von Buddha. Und da wird geschrieben, der Buddha unter dem Baum von Bodhi hat erfahren, uns Wesen, besonders die Menschen, als Lotusblumen, die tief in Schlamm versunken sind. Aber wir alle, die Essenz von unserem Herz, in der buddhistischen Lehre, genauso wie in indische Philosophie, chinesische Philosophie, das Organ des Denkens ist nicht Gehirn, sondern Herz. Sehr wichtig. Organ des Denkens ist nicht das Gehirn, sondern Herz. Jetzt zum Beispiel, wenn Sie lesen, Visuddhimagga, ne? Ich habe besonders diese Tradition von Visuddhimagga am Anfang gelernt, ne? In Sri Lanka und Burma. Und Visuddhimagga muss man unbedingt die über Unreinheiten des Körpers meditieren. Und man meditiert über die 32 Teile. Das ist keine Anatomie, das ist nur, um uns zu führen, dass dieser Körper nicht etwas, worauf wir anhaften sollen. Damit zu verstehen, wir machen Asubha Bhavana, die Meditation über das Nichtschöne. Diese Meditation über Nichtschöne wird in Abhidharma zusammen mit der Meditation über Atmen als die zwei Toren der Todlosigkeit. Das sind die wichtigsten Meditationen, wenn man die Wahrheit von Ichlosigkeit erfahren möchte. Unbedingt muss man meditieren über diese unschöne Natur des Körpers und über Atmen. Über unschöne Natur des Körpers, damit man verringert Anhaften an Körper. Wir anhaften so viel an unsere Gefühle, indem wir anhaften an Körper. Wir anhaften so viel an unseren Geist, indem wir anhaften an die Gefühle. Das kommt alles zusammen. Was der weltliche Geist unterscheidet, ist, was wir fühlen. Deswegen fühlen. Gefühl heißt Vedana. Vedana ist von dem Sanskrit-Wurzel Vid, was heißt Wissen. Wir wissen, was so in der Welt ist, indem wir fühlen. Und fühlen heißt berühren, basiert auf Berühren. Und wir berühren die Welt in der Tat nicht durch Gehirn unmittelbar, aber durch Herz, durch Gefühle. Aber Natur der Gefühle, wir sind sozusagen, wir irren uns über Natur von unseren Gefühlen und wir haften an das, was uns nicht günstig ist und was günstig ist für die Gefühle, wir verstehen nicht. Deswegen wir sind sozusagen an Unwissen gebunden. Und Unwissen ist, dass wir interpretieren unsere Erfahrung so wie unsere Geschichte durch unsere Gewohnheiten. Nicht wahrheitsgemäß, aber durch unsere Gewohnheiten. Unsere Gewohnheiten sind dann Akkumulation von unseren Konstruktionen über die Welt. Und diese Konstruktionen dann werden, wenn sie zusammenpassen, werden dann diese Objekte von karmischem Bewusstsein. Und karmisches Bewusstsein ist die Bewusstsein, das an unseren Geist und Körper gebunden ist und sozusagen beherrscht, was wir damit erfahren. Wenn wir Tiere haben wir andere karmische Bewusstsein, ähnliche Gefühle, aber trotzdem. das zu stützen. Dem Herz ist dieser Sitz des Geistes. Gehirn hat nur sozusagen die unterstützende Funktion dem Herz. Und jetzt in der Visuddhimagga wird diese 32 in der chinesischen, tibetanischen Tradition, 36 Körperteile, das ist keine Anatomie. Diese Gehirn in Visuddhimagga kommt am Ende, Matalunga, und vor Matalunga von dem Gehirn, wir haben was? Karisa. Karisa heißt die schönes Wort, ich will nicht vulgares Wort benutzen, das sind die Fäkalien. Also in Volkssprache Scheiße. Wir haben 31. Teil ist Fäkalien, 32. Teil in Visuddhimagga von diesen Teilen, die uns zusammensetzen, unseren Körper, das ist dann Gehirn. Wir sollen von dem Gehirn ein bisschen Distanz nehmen, damit wir unser Herz verstehen, das eigentlich unser Gehirn leitet. Sehr, sehr, sehr wichtig zu verstehen. So in chinesischer Philosophie, auch in indischer Philosophie, Sitz des Bewusstseins ist nicht Gehirn, sondern Geist. So, indem ich mich nicht irre, so war es auch bei den Griechen, wenn ich es richtig verstehe. Dann irgendwie mit der Wissenschaft hat sich diese Betonung hat sich geändert und dann durch Gehirn, wir haben unser Herz beherrscht und dadurch haben wir erfahren, was wir erfahren haben und was wir unsere Ahnen erfahren haben. Schreckliche Chaos und Unwissenheit. So, wie bringen wir Wissenschaft, wie bringen wir Weisheit in unser Bewusstsein? Also nach der buddhistischen Lehre besonders, indem wir unsere Empfindung, unseres Herz richtig verstehen. Und nur unseres Herz kann uns zu diese Wahrheit von Ichlosigkeit wirklich führen und dieser Zustand von Unzufriedenheit, das durch Vergänglichkeit wir erfahren, indem wir dieses Leiden von Geburt, Leiden von Altwerden, Leiden von Krankheiten und Leiden von Tod, egal ob wir Bodhisattva sind oder Buddha sind, alle mit dem Körper, mit dem Geist, mit dem Körper, wir sollen es unbedingt erfahren. Aber nach der buddhistischen Lehre, mit dem Geist, wir brauchen es nicht so erfahren. Wir können mit dem Geist diese Unzufriedenheit, das durch Vergänglichkeit bedingt ist, wir können es transzendieren. Wenn wir die Weisheit haben, die Weisheit von Nirvana, die Weisheit von Mangel an Wahn, die Weisheit von Ichlosigkeit als wahrer Inhalt von unseren Erfahrungen. Aber dazu brauchen wir rechte Konzentration. Und rechte Konzentration in der Abhidharma-Lehre, in der Theravada, heißt, dass wir die Versenkungen üben. Das aber ändert sich in der Mahayana-Tradition. Die Versenkungen werden nicht mehr betont, obwohl sie sehr nützlich sind. In Visuddhimagga und in der Tradition, dass ich gelernt habe, eigentlich man kommt nicht zu direkten Einsicht von Realität, wie sie wirklich ist, ohne diesen Versenkungen. Und es wird auch gelehrt, aber nur in einem Sutra. Es gibt so viele Hunderte von Sutras, aber nur in einem Sutra wird es so gelehrt, dass auch ohne Jhana kann man die Wahrheit erfahren. Aber dann wird erklärt, das ist dann angrenzende Dhyana. Heutzutage die meisten, die Vipassana lernen, lernen dann die angrenzende Dhyana, dass die Voraussetzung ist, dass wir die wahre Natur von Vergänglichkeit erfahren. Und das ist eine Vergänglichkeit in jedem Kshana. Kshana heißt kürzester Moment von Erfahrung. Es ist so kurz, dass man es nicht ohne Konzentration erfahren kann. Unmöglich. So, nach der Lehre von Theravada, jeder Geistesprozess hat schon viele, viele, viele, viele Kshanas, in dem der Geist entsteht und vergeht. Nach der Lehre von Theravada, er entsteht durch Bedingungen und Ursachen und auch vergeht durch Bedingungen und Ursachen. Nach der Sanskrit-Tradition, angefangen mit Abhidharma-Kosha, was alle Tibetaner studieren, auch der Dolpo-Tulku ist sehr vertraut damit. Nach der Abhidharma-Kosha, diese Erfahrung von Entstehung des Geistes ist durch Bedingungen und Ursachen bedingt, aber das Vergehen ist so spontan, braucht keine Bedingungen und Erfahrungen. In der Abhidharma wird es verglichen, wenn man einen Stein in die Luft wirft, es fliegt nach oben, indem es Energie hat. Wenn es nicht mehr Energie hat, dann es steht kurzen Augenblick. Manche Wissenschaftler, innere Wissenschaftler haben, dass dieser Augenblick eigentlich nicht existiert. Und nach diesem Augenblick, dass es steht, dann es fällt runter automatisch. Es braucht keine Bedingungen. So, in einem Geistesprozess gibt es dann Hunderte, sogar Tausende von diesen Augenblicken, die kurzen Momenten von Entstehung und Vergehen. Und diese Momente von Entstehung und Vergehen kann man nur sehen, indem man konzentriert ist. Und das ist die wahre Vergänglichkeit. Sowas existiert auch eigentlich in Hinduismus. Der Mahatma Gandhi sagt in einem von seinen Reden, die ich auch gehört irgendwo habe, er sagt, dass in der tiefsten Stelle des Ozeans gibt es nicht nur ein Fragment von Millimeter, die kürzeste mögliche Distanz, kein natürlich in Sanskrit gibt es andere Worte als Sekunde, Fragment von Sekunde bei uns. Es gibt kein Fragment von Sekunde, sogar in tiefster Stelle des Ozeans, wo es Ruhe gibt. In der Welt und in unserer weltlichen Erfahrung gibt es überhaupt nicht nur einen kleinen Moment von Ruhe. Sowas gibt es nicht. Na, wir wissen auch, dass unsere Erde dreht sich um die Sonne mit Geschwindigkeit von, ich weiß nicht, wie viel Kilometer pro Sekunde. Das alles macht Sinn. Aber wir erfahren es nicht. Wir erfahren es nicht. Und wir erfahren auch nicht diese Unbequemlichkeit von Vergänglichkeit, indem wir nicht die Konzentration haben. So, in der Theravada-Lehre, damit wir diese Unbequemlichkeit von und diese die diese Unbequemlichkeit von der Geschwindigkeit von Vergänglichkeit erfahren. Wir brauchen Konzentration. Wenn wir nicht Konzentration haben, dann wir denken, dass unsere Auge steht und dieser Tisch, das vor mir steht, oder Sessel und Mauer, das vor mir steht, alles steht. Aber in der Tat, es nur kann Geist, der an Auge gebunden ist, erfahren. Und dieser Geist, das an Auge gebunden ist oder an Konzepte gebunden ist, er ändert sich mit solcher Geschwindigkeit, die wir nicht erfahren können, ohne Konzentration. Unmöglich. Jetzt diese Konzentration in der Theravada-Lehre, wie ich es gelehrt habe und wie die meisten von uns lernen, die sich mit Buddhismus beschäftigen, wir lernen das durch Vipassana in Objekte von Weisheit, ihre eigenen Eigenschaften erfahren, und dann, wenn wir die eigenen Eigenschaften erfahren, wir können auch erfahren, diese Geschwindigkeit von dieser Vergänglichkeit, mit denen sie verbunden sind, indem sie an Geist gebunden sind, das so mit solcher Geschwindigkeit sich bewegt. Ich habe selbst, als ich in Hongkong tätig war, ich habe diese Wellen ist nichts anderes als eigentlich diese Bewegung von Form, hier Form des Denkens, Energie. Energiebewegung sind die Wellen. Und die Wellen sind so, wenn wir denken, wenn wir nicht denken, wenn wir in Samadhi sind, dann die sind so. Die Energie gibt, aber sie bewegt sich nicht in Wellen. Jetzt, sie beschäftigen sich mit tibetanischem Buddhismus, das aus Mahayana basiert ist und auf diese Form von Mahayana, das mit dieser von Tathagatagarbha, von dieser Buddha-Natur, Buddha Natur ist die wahre Natur des Geistes. Wahre Natur des Geistes ist so wie Vinaya erklärt, so wie der Geist ist sozusagen von Natur, ist nicht Subjekt und Objekt von Unreinheit. Es wird Subjekt und Objekt von Unreinheit durch diese karmische Bewusstsein. Ja? Und dann diese Befleckungen sind so nach der buddhistischen Lehre nicht wahr, sondern Gaste an unserem Bewusstsein. Und diese wahre Bewusstsein in tibetanischer Tradition und in die meisten von den Mahayana Meditationstraditionen, die wir kennen, ne? Zen, Dzogchen, Huayan, Tiantai und so weiter, wird mit Buddha Natur identifiziert. Das heißt, Matrix von Tathagata, das die wahre Natur des Geistes ist, die eigentlich Soheit ist, Leerheit. Deswegen, der Geist kann wie ein Spiegel alles spiegeln, egal ob es schmutzig ist, ob es Fäkalien sind oder ob es schöne Blumen sind. Der Geist kann alles spiegeln, ohne zu beurteilen, dass es schön ist oder nicht schön ist. Und dieser Geist, das einfach spiegelt, ist diese Soheit des Geistes. Buddha Natur. Sie lernen jetzt über Dzogchen und ich weiß nicht, das ist auch alles gebunden, diese Philosophie, mit dieser Philosophie von natürlicher Soheit des Geistes, natürliche Leerheit des Geistes. Dann in der Mahayana Tradition, wir kennen diese Fähigkeit von unserer Konzentration direkt an diese wahre Natur des Geistes anwenden, vorausgesetzt, dass wir in dem Geist wirklich Ruhe finden, Entspannung und Klarheit. Dann können wir über diese wahre Natur des Geistes und die sozusagen Ichlosigkeit von unserer Erfahrung meditieren. Diese Ichlosigkeit ist sozusagen ist nicht Subjekt oder Objekt von den Befleckungen des Geistes, von Gier und Zorn und so weiter, mit Zuneigung und Abneigung, mit denen wir leben. Und ohne denen wir nicht in der Welt auch leben können. Deswegen, wenn wir wahre Motivation als Mönche haben, wir sollen wissen, wir sollen uns dann sozusagen verzweifeln über diesen Zustand von immer Subjekt und Objekt von Befleckungen zu sein und die Weisheit zu suchen, damit wir diese Ichlosigkeit und wahre Natur des Geistes, das heißt, das nicht Subjekt und Objekt von unseren Befleckungen ist, zu erfahren. Und dann diese Soheit des Geistes, das ist dann, wird auch dann als Objekt von Shamatha. Das existiert nicht in Theravada, aber Theravada, auch indem ich gelehrt habe, hat auch entsprechende Weisheit. Wenn Sie mal Nirvana unmittelbar erfahren haben, automatisch ist es im Zustand von Konzentration erlebt, und in dieser Konzentration, die Shamatha und Vipassana, wird Einheit. Wir haben drei buddhistische Lehren, die wir unbedingt lernen müssen, wenn wir Buddhisten, wahre Buddhisten werden möchten. Das ist dann Disziplin, das ist Konzentration und das ist Weisheit. Wenn wir das gelernt haben, wir kennen diese Leiden von Vergänglichkeit, transzendieren. Leiden von Vergänglichkeit des Körpers, niemand kann transzendieren, aber Leiden von Vergänglichkeit des Geistes, wir können natürlich transzendieren, indem wir diese Soheit des Geistes, was in Mahayana der nicht-dualistische Nirvana ist, erreichen. Diese nicht-dualistische Nirvana heißt dann große Nirvana, weil in diesem Nirvana diese Samsara, was Vergänglichkeit ist, und Nirvana in Zusammenhang gebracht werden. Nirvana ist nicht das Gegenteil von Samsara. Samsara ist nicht das Gegenteil von Nirvana, sondern Nirvana existiert im Zusammenhang zu Samsara und Samsara existiert im Zusammenhang zu Nirvana. Ohne diese Bedingung von Zusammenhang, wir können nichts erfahren. Immer was wir erfahren, ist in Zusammenhang mit anderen Sachen. Und Nirvana, wir erfahren nur in Zusammenhang mit Samsara. So, wir sind Bodhisattvas, indem wir das verstehen. Wir können nicht Samsara und Nirvana trennen. Indem wir nicht Samsara und Nirvana trennen können, wir haben Motivation nicht von individueller Befreiung, sondern große Nirvana, große Befreiung, dass nicht Nirvana und Samsara unterscheidet. Und wir üben dann auch Shamatha und Vipassana in diesem Sinne. Damit wir das machen, wir nehmen, wahrscheinlich nehmen Sie, haben Sie schon genommen, die Gelübde von Bodhisattva. So werden wir Bodhisattva von Motivation. In China, wo ich lange gelebt habe, vor jedem Mal, in jeder Zeremonie, man wiederholt immer, jeder weiß, der Buddhismus studiert, ich erlöse nicht mich selbst, sondern Wesen ohne Grenzen. Ich beseitige nicht nur meine Asavas, das heißt Einfluss von Unreinheiten in Geist hinein und außer dem Geist. Das ist dann die Ursache von noch Nichtwissen. Wir sind mit Nichtwissen verbunden, indem wir Einfluss von Unreinheiten in den Geist haben und dadurch auch Ausguss von Unreinheiten aus dem Geist haben. Und so leben wir im Zustand von Unzufriedenheit. Dieser Zustand von Unzufriedenheit in Mahayana besonders ist sozusagen nicht natürlicher Zustand. Ja, deswegen Sie lernen Dzogchen oder Zen, damit wir sehr klar verstehen, dass es nicht natürlicher Zustand ist, dass wir mit dem Geiste leiden. Mit dem Geiste leiden ist mit dem Herz leiden. Indem wir uns nicht an unsere direkte Einsicht durch Herz basieren, sondern durch die Konstruktionen mit dem Geist, die wir denken, dass sie wahre Realität ist und dass jeder soll sie erfahren. Wenn nicht, dann wir wollen das zwingen. Und so dann diese Shamatha wird auch ein bisschen anderes erklärt und Vipassana wird auch ein bisschen anderes erklärt. Aber warum und wie, wir können nur erfahren, wenn wir über diese Grundlagen klar sind. Und ich hoffe, dass heute habe ich es klar genug erklärt. Und das soll dann die Grundlage für, indem Sie sich von großen Nirvana interessieren, Nirvana ohne Unterscheidung von Samsara und Nirvana. Nirvana existiert in Bezug zu Samsara. Samsara existiert in Bezug zu Nirvana. In Bezug zu existieren heißt, dass man nichts wirklich trennen kann. Indem man nichts wirklich trennen kann, heißt das, dass nichts wirklich existiert und nicht wirklich nicht existiert. Alles ist bedingte Entstehung. Und das ist, was wir durch Shamatha und Vipassana erfahren möchten. Und das macht nur Sinn, wenn wir diese nicht dualistische Nirvana uns streben, die wird dann repräsentiert durch Soheit. Soheit, der Buddha ist einer, der in Soheit kommt und Soheit geht. Deswegen er heißt Tathagata. Und wir auch haben Aspiration von Bodhisattvas, indem wir uns an diese, durch diese Weisheit motiviert sind, dann, das heißt nicht, dass wir alle Wesen befreien, aber der Geist von seiner Natur schon hat die Natur von dieser Soheit. Und diese Soheit hat keine Befleckungen, indem es die wahre Natur des Geistes ist. Und wir lernen alle Mittel dafür. Das ist vierte von den großen Aspirationen von Bodhisattva Pranidhi. Und dadurch werden wir dann nicht dualistische Nirvana erreichen oder erreichen das, was nicht erreichbar ist. Wir erreichen durch Shamatha und Vipassana die nicht-dualistische Nirvana. Das ist die Soheit. Und für heute glaube ich genug. Ich hoffe, ich habe stabile Grundlagen für weitere Studium und weitere Praxis gegeben. Und nächste Woche ist noch nicht den Retreat. Was ist das für Datum nächste Woche? 19., ne? Wenn ich Ja, mich. 18., 19., das ist Wochenende. 18. Naja, Monika ist nicht da. Ich bin hilflos ohne Monika. Sie hat alle, was ich machen soll und was ich nicht machen soll. Dann Carmen, ich bin jetzt in der Slowakei, aber kannst du mich anrufen oder direkt Monika? Sie sagt dir, was so passieren soll und was nicht passieren soll. Und dann wir entscheiden die Zeit, wann wir uns Samstag und Sonntag treffen. Ja, okay. Und dann der nächste Sonntag und Samstag, dann alles klar. Dann wir sind alle da, und diejenigen, die nicht da sind, dann sie können das durch Zoom oder durch WhatsApp oder ich weiß nicht was. Ich kenne mich nicht aus, was die Mittel sind. Auch erfahren, worüber wir dort diskutieren, was wir dort machen. Okay? Dann gibt es irgendwelche sehr dringende Fragen oder wir lassen das für nächste Woche oder am besten für die übernächste Woche, wenn wir zusammen sind und wenn wir uns zusammen bemühen. Wir haben gemeinsame Zeit und gemeinsames Ort. Und dann, ich hoffe, dass wir dann diese erste Zeit, dass wir wirklich zusammen sind, die tschechische Gruppe und die deutsche Gruppe. Und dann vielleicht ist durch Zoom auch der Dolpo Rinpoche dabei. Ne? Carmen kommuniziert mit ihm. Ne? Und jetzt vielleicht ihr weiß, dass wir, der Jirka kümmert sich drauf, dass wir machen. Wir geben das zum Gericht. Ne? Diese, was da in Snjehof passiert ist, in meiner Abwesenheit, die sie diese Verwalter und frühere Verwalter das ausgenutzt hat, um sich offensichtlich sich selbst zu erreichen, vielleicht kriegen wir noch ein bisschen von dem Geld, das er ohne meine Zustimmung durch Entnahme von Theravada Gesellschaft wie sagt man? Also in eigene Tasche geht. Wie sagt man? Eingeheimst. Eingeheimt. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Dankeschön. Mit euch werde ich immer schlauer und hoffe ich auch, Sie lernen etwas von mir. Und dann sind wir die beste Gruppe, die es gibt in der Nähe. In der Ferne, wir wissen nicht. Aber in der Nähe die beste Gruppe und ich freue mich schon an das nächste Wiedersehen und alles Gute und noch schönen Abend und bis nächste Woche. Aber wann entscheiden wir vielleicht, wenn Monika da ist, meine Sekretärin und Freundin und Partner und ich weiß nicht was noch. Dann bis nächste Woche dann. Tschüss und alles Gute und bis nächste Woche. Ja, und hoffentlich ist das nützlich, was ich erklärt habe. Das sind die Grundlagen. Ohne diese Grundlagen, wir werden nicht so leicht zu Klarheit kommen können. Dann hoffentlich ist es nützlich und Sie werden darüber nachdenken. Und wir setzen fort zu lernen. Und wenn man Bodhisattva ist, man findet nicht Spaß an einfach an Befreiung und an Ende von Leiden. Man findet Spaß an Lernen. Und das versuche ich zu machen. Und in diesem, ich mache viele Fehler, aber ich lerne von den Fehlern. Und das ist wirklich das Spaß im Leben. Na gut. Alles Gute. Auf Vielen Wiedersehen. Dank. Ciao. Tschüss.